Hat sich hier einiges getan. Da sind kaum noch Tags und Scratches in den Scheiben dieser Bahn. Ich hab dich jeden Tag vermisst und mich jeden Tag gefragt, ob sich das irgendwann noch einmal ändert mit den Jahren. Doch jedes Glas in dieser Bar, jeder Strauch in diesem Park, jeder Stein auf dieser Straße, jeder Kippenautomat schreit dein Name. Das Dach ist neu gemacht, der ganze Block ist renoviert. An unserem alten Platz sitzen jetzt andere als wir. Doch egal was du auch machst, egal was auch passiert, diese gottverfluchte Stadt, sie hängt immer noch an dir. Denn jedes Glas in dieser Bar, jeder Strauch in diesem Park, jeder Stein auf dieser Straße, jeder Kippenautomat schreit dein Name. Egal was du auch machst, egal was auch passiert, diese gottverfluchte Stadt, sie hängt immer noch an dir. Ganz egal was du auch machst, egal was auch passiert, diese gottverfluchte Stadt, sie hängt immer noch an dir.